Die Einweihung des rechtsläufigen Hakenkreuzes. Ein wichtiger Teil der Einweihung bestünde darin, von dem irdischen Punkte ausgehend, an dem sich der Eingeweihte, der Pilger, befindet, eine symbolische Reise zu machen und sich so lange in der gleichen Richtung wie das rechtsdrehende Hakenkreuz fortzubewegen, bis er den sagenhaften, am Pol gelegenen Erdteil der Hyperborea erreicht, nachdem auf dem Wege dorthin auch das legendäre Asgard im Kaukasus berührt wurde. Es ist merkwürdig festzustellen, dass Eroberungen Hitlers in seinem Blitzkrieg gleichfalls in der Richtung des rechtsdrehenden Hakenkreuzes verlaufen, vom esoterischen Norden ausgehend, auch wenn sie an den Toren des alten Asgard, heute Stalingrad, zum Halten gebracht wurden. Die gesamte militärische Strategie Hitlers, vom Blitzkrieg gegen Frankreich angefangen bis zum Ende, dem Angriff in den Ardennen, ist eine verblüffende initiierte Strategie. Der verstorbene englische Militärgeschichtler Sir Basil Liddell-Hart betrachtete Hitler in seiner umfangreichen Studie über den Zweiten Weltkrieg als einen der größten Strategen und militärischen Genies aller Zeiten. Das Buch von Otto Rahn, auf das wir uns schon bezogen haben, Luzifers Hofgesind, ist eine Reise auf der Suche nach dem sagenhaften Thule von Hyperborea, die in der Drehrichtung des Hakenkreuzes der Wiederkunft verläuft und die zuerst die Ruinen der katharischen Zivilisation von Languedoc aufsucht, um dann in einem nach rechts verlaufenden Kreise durch Deutschland hindurch bis nach Island zu führen, der ersten Etappe in dem Traum vom Ultima Thule am Pol. Wozu wird der Templerorden gegründet? Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war das Bergmassiv des Monte Cassino Eckpfeiler der deutschen Verteidigung. Die vom heiligen Benedikt hier gegründete Benediktinerabtei wird von der deutschen Verteidigung bewusst herausgehalten. Trotz ausdrücklicher Bekanntgabe dieses Sachverhaltes an die Alliierten zerstören diese am 15.02.1944 das Benediktinermutterkloster völlig. 80.000 Urkunden, 70.000 Bände und Kunstschätze konnten Mönche mit Hilfe deutscher Soldaten noch zuvor in Sicherheit bringen. Das früher schon mehrfach zerstörte Kloster, im 17. Jahrhundert im Barockstil neu erstellt, wurde 1950 bis 1954 in barocker Form wieder aufgebaut. Es ist der im Jahre 540 unserer Zeitrechnung geborene und wie man sagt, von den Druiden erzogene irische Mönch St. Columbano, der den keltischen Geist in die zisterziensische Organisation hineinträgt. Diesem Orden wird dann später auch der heilige St. Bernhard angehören. So haben die Urheber der Ritterschaft des Templerordens ihm den Geist der ältesten irisch-keltischen Ritterorden eingegeben. Zweifellos ist die Ritterschaft der Templer auf der ganzen Welt in ihrer Art einmalig. Ihre Waffen tragen Abbildungen gnostischer und hermetischer Zeichen. Man kann somit sagen, was Louis Carpentier in seiner Studie »Das Geheimnis der Templer« behauptet, dass die Erschaffung des Ordens schon seit den ersten Jahrhunderten des Fischezeitalters vorgesehen wurde, als ein unbedingtes Erfordernis aus anderen Ländern, die man im Altertum als heilig ansah, etwas zu holen, eine gewisse Sache an sich zu bringen. Julius Evola war, wie wir schon sagten, ebenfalls der Ansicht, dass die Templer eine enge Verbindung zum Gral hatten. Der Templerorden entsteht unter feierlichem Gepränge auf dem Konzil von Troyes im Jahre 1128, angeregt durch den heiligen Bernhard. Er sollte ein Preis für den Raub der Schätze in den Ländern des Orients sein. Der Orden besteht 200 Jahre lang. Vorher jedoch, damit das alles möglich werden konnte, musste der erste Kreuzzug in die Wege geleitet werden. Es war dies eine magische und alchemistische Operation, wie es dann später auch die Wiederentdeckung Amerikas werden sollte, bei der die Wissenden, Pedro Sarmiento de Gamboa war einer davon, nicht auf die Suche gehen nach dem Stofflichen, sondern nach dem alchemistischen Gold, dem Aurum Potabile, das man trinkt und das das ewige Leben verleiht. Sie sind auf der Suche nach dem geheimen Okzident, dem unerschaffenen Licht, das dort seinen Anfang nimmt, wo das physische Licht erstirbt, nach der weißen Sonne in den Schneewüsten des äußersten Südens, dem Eislicht der Antarktis, der Stadt der Kaiser und den am Südpol befindlichen Oasen. In Wirklichkeit suchen sie den Gral, der dort bewahrt wird, in jenem großen fortlebenden Überrest des versunkenen Gondwana, im umgekehrten Thule des tiefsten Südens. Die Operation psychischer Alchemie des Kreuzzuges ermöglicht die Entsendung von 9 Rittern, die sich in den Ruinen des Tempels Salomos niederlassen. Die Kreuzzüge hören fast zur gleichen Zeit auf, als diese Sendboten ihren Fund gemacht haben. Der Tempel Salomos wurde im Jahre 600 vor unserer Zeitrechnung wiedererrichtet, dann jedoch im Jahre 70 nach Christus durch Titus wieder zerstört, dem Zeitpunkt der Zerstreuung der Juden. Die 9 Ritter bewohnen diese Ruinen einige Jahre lang und man weiß nichts Genaues über das, was sie dort eigentlich getan haben. Suchen sie etwas oder erhoffen sie sich eine Offenbarung über das, von dem der Papst Silvester in Spanien etwas wusste? Oder sind es die Benediktiner, die bei Durchsicht alter Texte und klassischer Folianten etwas in Erfahrung bringen konnten? Oder aber die überlebenden Druiden, jene Lehrmeister des heiligen Kolumbus? Die Benediktinerabtei von Cluny, deren Abt der erste Kreuzzugspapst Urban war, hatte die hohe Aufgabe, die grandiose Geheimoperation vorzubereiten, die sich anschickt, das Abendland dadurch umzubilden, indem sie es mit der polaren Offenbarung von den Ursprüngen in Verbindung bringt. Der Schatz oder das Geheimnis konnte an irgendeiner Stelle in den Ruinen des Tempels Salomos gefunden werden, so wie auch die Katharer ihren Schatz in den Höhlen der Pyrenäen verbargen und wie man den Templerschatz unter einem Gebüsch in einer ihrer Tempelburgen, in einer Kathedrale oder auch im Innern der Anden versteckt haben dürfte. Saint-Loup, ein französischer Schriftsteller und ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS, der nach dem Kriege Chile, Argentinien und den äußersten Süden Amerikas auf der Suche nach demselben bereist hat, behauptet in einer seiner letzten Bücher, dass die Hitler-Anhänger den katharischen Gral in den Pyrenäen gefunden und ihn dann in die Gralsburg nach Berchtesgaden gebracht hätten. Später, kurz nach Beendigung des Krieges, ist er dann von der SS im Inneren eines Bergmassivs der österreichischen Zillertaler Alpen versteckt worden. Andere jedoch behaupten, dass der Gral in einer Oase der Antarktis von der SS bewacht wird.